da geht ja immer Ding ins Konto. Das da, was für ein Ding. Das da. Der Kotzner! Schotze! Weil ich verändere, völlig aus der Welt bitte, völlig aufgeschaltet, völlig weg.